Am dritten Tag des Patz entkam Antonio. Als einer seiner Kidnapper ihn allein bewachte, streifte der Junge seine Fesseln ab und rannte durch die Tür und die First Avenue hinauf. Manche New Yorker glaubten die Geschichte. Andere spekulierten, die Entführer hätten, als sie einsahen, dass Bousaffi nicht nachgeben würde, den am wenigsten peinlichen Ausweg gewählt. Wie dem auch sei. Bousaffi fiel seinem Sohn um den Hals und rief sofort freudig Petrosino an, um ihm die gute Nachricht mitzuteilen. Die Geschichte von dem Italiener, der der Black Hand getrotzt hatte, bestimmte die Schlagzeilen von Los Angeles bis St. Louis, von Wilmington nach Minneapolis und Walla Walla, Washington. Bousaffi hatte einer der obersten Regeln italienischer Kultur gebrochen. Er hatte das Leben seines Kindes, seines erstgeborenen Sohnes sogar, denn das machte durchaus einen Unterschied, für seine Prinzipien riskiert. Ganz Amerika war voll der Bewunderung. »Ich habe wohl nicht weniger Elterninstinkt als jeder andere«, erklärte Bousaffi einigen Reportern in seiner Bank. »Doch habe ich noch etwas anderes. Ich habe nie aufgehört, mein Vaterland und seine Menschen zu lieben. Ich werde alles geben, was ich habe, Geld und Kinder, Heim und Wohlstand, sogar mein Leben, bevor ich dazu beitrage, meine Landsleute in ihrem rechtschaffenden Fortkommen als Amerikaner zu behindern.« Das hätte auch Petrosino sagen können. Die Gefahr war jedoch noch nicht gebannt. Bousaffi brachte seine Kinder ins Studio eines Fotografen und ließ von allen Fotos machen, falls jemand sie entführte und man Flugblätter mit ihren Bildern verteilen müsste. Die Geschichte hatte allerdings ein Happy End. Nicht nur kam Antonio zurück, sondern auch der Ansturm auf die Bank hörte auf, und Bousaffis Standhaftigkeit brachte ihm sogar neue Kunden ein. Heute, schrieb die Times, ist der Bankier im Viertel noch angesehener als zuvor. Solche Italiener waren es, für die Petrosino den Kopf hinhielt. Nicht jede Geschichte ging so gut aus. Als der 24-jährige Francesco Abate ins Brooklyner Viertel East New York kam, gab es dort eine blühende italienische Gemeinde. Niemand im Viertel hatte bis dato Ärger mit der Black Hand gehabt. Ein jungfräuliches Gebiet also, das Abate nun für sich beanspruchen wollte. Er mietete eine Wohnung in der Sackman Street, verkroch sich in seinem Zimmer und betrieb gründliche Recherchen. Er kaufte Bücher und Pamphlete über Bombenbau, einige auf Italienisch, andere auf Französisch. Er fand, wo, kam nie heraus, aber jedenfalls in der Gegend, einen Band, der detailliert erklärte, wie Erpresserbanden in der Argentinischen Republik gearbeitet hatten. Er sammelte Drohbriefe der Black Hand sowie hunderte Zeitungsausschnitte über deren Umtriebe in New York. Er beschaffte sich eine Abhandlung über Dynamit und las Zutatenlisten und Herstellungsanleitungen. Nie zuvor hat die Polizei dieser Stadt, schrieb ein Journalist nach der Razzia in Abates Unterschlupf, eine derart umfassende Bibliothek von dem entdeckt, was man als Fachliteratur der Black Hand bezeichnen könnte.